Stolz sei jedes Ding, was ihr gemacht hatte, und es war sehr gut. Und ihr himmlische Chor feierte das Ende des sechsten Tages mit lautem Gesang.